1. Der Herbefall Mose, 2. Zweiten Tag des Zweiten Monats sollst du die Stiftschart aufbauen, 3. Die Bundeslade hininstellen und seimit dem Vorhang behallen. 4. Danach sollst du den Tisch hininbringen und die Brotschichten darauf anordnen, ebenso sollst du den Luchter aufstellen und seine Lampen darauf befestigen. 5. Den goldenen Ratscheralter sollst du vor die Bundeslade stellen und den Vorhang am Eingang der Wohnung anbringen. 6. Anschließend sollst du den Brandopferalter vor dem Eingang der Stiftschart aufstellen. 7. Und das Becken zwischen der Stiftschart und dem Alter platzieren, wobei du es mit Wasser füllen sollst. 8. Des Weiteren sollst du den Vorhof ringsam errichten und den Vorhang für das Tor des Vorhofs anbringen. 9. Danach sollst du das Salbel nehmen, die Wohnung samt all ihren Geräten salben und sie auf dies Weise weihen, damit sie heilig wird. 10. Ebenso sollst du den Brandopferalter mit all seinen Geräten salben und in weihen, damit der Alter hoch heilig wird. 11. Auch das Becken mit seinem Gestell sollst du salben und weihen. 12. Anschließend sollst du Aaron und sein Sons am Eingang der Stiftschart führen und mit Wasser reinigen. 13. Aaron sollst du mit den heiligen Gewanden bekleiden, in selben und in weihen, damit mir als Priester dient. 14. Sein Son sollst du ebenfalls herbeiführen und ihnen Leibrock ansehen. 15. Danach sollst du sie selben, weil du ihren Vater gesalbtest, damit auch sie mir als Priester dienen. Durch dies Salbung erhalten sie für allzeiten das Priesterrecht von Generation zu Generation. 16. Mose führte als genauso aus, wie der Herr es ihm befohlen hat. 17. Zweiten Tag des Zweiten Monats Zweiten Jahr wurde die Stiftschart schließlich aufgerichtet. 18. Mose baut die Stiftschart auf, indem Sockel setzte, die Bretter darauf befestigt, die Riegel einfügte und die Säulen aufstellt. 19. Breitet das Zeltdach über der Wohnung aus und legte die Überdeck darüber, genau wie der Herr es Mose befohlen hat. 20. Danach legte das Gesetz in die Lade, befestigt die Stangen und setzte die Deckplatte oben auf die Lade. 21. Anschließend brachte die Lade in die Wohnung, hangte den verhallenden Vorhang auf und bedeckt so die Bundeslade, wie der Herr es Mose befohlen hat. 22. Danach stellte den Tisch in die Stiftschart und die Nordseite der Wohnung, außerhalb des Vorhangs, 23. Und ordnet darauf die Brotschichten vor dem Herrn, wie der Herr es Mose befohlen hat. 24. Anschließend platzierte den Luchter in der Stiftschart gegenüber dem Tisch und der Sudseite der Wohnung, 25. Und setzte die Lampen vor dem Herrn ein, wie der Herr es Mose befohlen hat. 26. Danach stellte den goldenen Altar in die Stiftschart, vor den Vorhang, 27. Und entsandet darauf Wallreichens Raucherwerk, wie der Herr es Mose befohlen hat. 28. Brach den Vorhang am Eingang der Wohnungen. 29. Stellte den Brandopferalter und den Eingang der Stiftschart und brach darauf Brand und Spice up for dar, wie der Herr es Mose befohlen hat. 30. Platziert das Becken zwischen der Stiftschart und dem Alter und Fulte es mit Wasser zur Reinigung. 31. Mose, Aaron und sein Son wuschen sich Jeds Mal ihr Hand und fast darin, 32. Denn Jeds Mal, wenn sie die Stiftschart betreten oder sich dem Alter nahörten, reinigten sie sich, wie der Herr es Mose befohlen hat. 33. Danach errichtet den Vorhof rings die Wohnung und den Alter und brach den Vorhang des Vorhoftorsen. Als Mose die Errichtung abgeschlossen hat, 34. Bedeck die Wulk die Stiftschart und die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Wohnung. 35. Mose konnte die Stiftschart nicht betreten, weil die Wulk darauf ruht und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllt. 36. Immer wenn sich die Wulk von der Wohnung erhob, brachen die Israeliten warend ihre gesamten Reis auf. 37. Erhob sich die Wulk jedoch nicht, so blieben sie in ihrem Ort, bis sie sich wieder erhob. 38. Den Tagsüber war die Wulk des Herrn über. Der Wohnung sichtbar, warend es einacht vor den Augen des ganzen Hauses Israel fürig lugtit, und dies warend ihre gesamten Reise.